Deutscher Tag in Nürnberg unter dem Zeichen von Sedan und Tannenberg in den Tagen tiefster deutscher Schmach und drückender Not des Lebens, die nun endlich jedem die Augen öffnet, wohin wir gekommen sind. Es ist ein tief trauriges Zeichen, dass dazu nicht die fluchwürdige Selbstentwaffnung, das Friedensdiktat von Versailles, die rechtswidrige Ruhrbesetzung und die Leiden der Deutschen in den abgetretenen und besetzten Gebieten ausgereicht haben. Denken wir in völkischer Treue dieser Deutschen, dann würden wir uns klar, dass nicht die wirtschaftliche Not die Hauptsache ist. Kann es einen größeren Gegensatz geben zwischen dem reinen deutschen Volkstum, das für immer mit dem Namen Albrecht Dürers und den Namen dieser alten Reichsstadt verknüpft ist, und dem heutigen Dahinsiechen des deutschen Volkstums, das sich im Laufe der Jahrhunderte durch die vielen fremden Einflüsse, auch durch die Verwüstungen des unglückseligen Dreißigjährigen Krieges, neuerdings durch die marxistischen, kommunistischen und demokratischen und wirtschaftlichen Irrlehren der Selbstsucht und Unwahrhaftigkeit von seiner eigenen Vergangenheit losgelöst hat? Es gibt keinen größeren Gegensatz als zwischen der Machtentfaltung von Sedan und Tannenberg und der heutigen Ohnmacht, zwischen der Einheit und Kraft des deutschen Volkes von damals und heute. Diese Einheit und Kraft, die sich auf den Schlachtfeldern so glänzend bewährt hat, war das Werk seiner Fürsten und an erster Stelle des heute nur zu oft geschmähten, weil gefürchteten und bestgehassten Hohenzollernhauses, das von hier, aus der Stätte reichen deutschen Volkstums, in das raue Kolonialland der Mark Brandenburg kam. In diesem Kolonialland, das auch ursprünglich reines deutsches Land war, schufen die Hohenzollern die staatliche Macht, die die deutschen Stämme einte. Das deutsche Volk brachte aber nicht als Morgengabe für den neuen Staat ein stark ausgeprägtes, durch Bande des Blutes gefestigtes deutsches Volkstum mit, das den neuen Staat durchdrang und ihm Staatsgesinnung und Rückhalt wurde. Das Volk gewann es auch nicht und ließ es auch nicht anerziehen. Im Gegenteil, Bar des Volks- und Blutsgefühls, der Staatsgesinnung, riss das Volk die staatliche Macht in den Abgrund. Darum ist das Erste, was ich Ihnen zurufe: Gewinnen wir Volks- und Blutgefühl und Staatsgesinnung beruhend auf echtem Volkstum. Deutsch sind wir geboren und als Deutsche wollen wir leben. Darum ist das Zweite, das ich Ihnen zurufe: Machen Sie sich zum Träger dieses politischen Einheits- und Machtgedankens. Erstreben Sie die Macht. Wir müssen den Kampf bestehen und siegen, sonst streiten die Feinde, wo sie auch stehen, über Rasse, Volkstum, Volk und Staat hinweg, und es triumphiert unedles Blut und Gewalt, unvölkische Zwietracht, Lüge und Unwahrheit in der ganzen Welt. Das ist die große Aufgabe des deutschen Volkes in der Welt, ihr und sich selbst, deutsche Art, und damit die höchsten Tugenden zu erhalten. Verlieren wir diese große erhabene Aufgabe nie aus den Augen, auch in dieser unserer Not und in unserem Elend. Haben wir kein hohes sittliches Ziel mehr auf der Welt, so haben wir auch keine Berechtigung zu leben und sind reif für den Untergang. Deutsches Volkstum, deutsche Staatsgesinnung, deutsche Einheit, deutsche Macht allein bringen etwas Bodenständiges, Dauerhaftes und Kraftvolles hervor, das jedem Sturm der Zeit trotzen wird, das nicht wurzellos über der Erde emporwächst, sondern wie ein gesunder Baum im Heimatboden immer stärker Wurzeln schlägt und aus ihm neue Kraft holt und dann neue Früchte trägt. Deutsches Volkstum, deutsche Einheit, deutsche Macht, das ist das Ziel der völkischen Bewegung in Deutschland. Und ihr Weg ist Kampf und Sieg. Der heutige Abend bekundet diesen Kampfeswillen. In ihren Augen sehe ich diesen Kampfeswillen. Und weil ich mitkämpfen will, darum bin ich hier. Möge dieser Kampf, wie und mit welchen Waffen er auch geführt werden muss, unter dem Zeichen von Sedan und Tannenberg stehen, und mögen sich die Reihen der deutschen Kampfgemeinschaft ebenso eng schließen wie die Reihen unseres unvergleichlichen deutschen Heeres und der Führer in höchstem Verantwortungsgefühl wie die Männer von Sedan und Tannenberg, mit einer Gefolgschaft ebenso treu, ebenso mutig, ebenso in Zucht und Kameradschaft wie die Heere von Sedan und Tannenberg, zusammengehalten durch kein geschriebenes Gesetz, sondern durch das Gesetz des Herzens und des Blutes und des inneren Zwanges, dass alles, was in uns ist, alles, was wir haben, Volk und Vaterland gehört. Eine solche in Zucht innerlich gefestigte Kampfgemeinschaft, durchdrungen von der Heiligkeit ihrer Sache, ist siegreich. Mögen auch die Waffen, die sie führt, scheinbar schwach sein. Bei Ternenberg hat nicht die Überlegenheit der Waffen, sondern die Überlegenheit des Willens und die innere Kraft den Sieg errungen. Sorgen Sie für die Überlegenheit des Willens, sorgen Sie für die innere Kraft und vergessen Sie nie, was das alte Heer gelehrt hat und lehrt. Der deutsche Tag in Nürnbergs Mauern mag Ihre Kampfentschlossenheit stärken zum Kampf für das Heiligste, was wir haben, für unser Volkstum, unsere Einheit, unsere Macht, die gleichbedeutend sind mit unserer völkischen und politischen Freiheit. Am nächsten Tage fand nach einer üblichen Feier, bei der ein Adler hoch in der Luft über uns schwebte, ein Vorbeimarsch der Vereinigten Völkischen und Vaterländischen Verbände statt. Prinz Louis Ferdinand von Bayern, Adolf Hitler und ich nahmen den Vorbeimarsch ab. Die Fahrt, die sich an den Vorbeimarsch über die überreich geschmückten Straßen Nürnbergs anschloss, glich einer Triumphfahrt. Hoch ging die Begeisterung in Nürnberg, aber sie sollte auch recht bald wieder verrauchen. Die Hauptsache war für mich, dass sich Reichsflagge, Oberland und die Sturmabteilung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei noch enger zusammengeschlossen hatten. Wenige Tage darauf wohnte ich noch einer ähnlichen Veranstaltung in Coburg bei. Es herrschte gleicher Jubel, nur benahmen sich einige bayerische Offiziere des alten Heeres, wie ich nicht anders erwartete, stark misstrauisch gegen mich. Kronprinz Ruprecht hatte sich in jenen Tagen im Nationalverband deutscher Offiziere recht ablehnend über mich ausgesprochen, jedenfalls so, dass jeder der Anwesenden wusste, ich wäre mit seiner Kritik gemeint. Er befürchtete eine Störung seiner Ziele durch mich, die immer deutlicher hervortraten. In jenen Tagen weilte Generalfeldmarschall von Hindenburg wieder einmal zu Besuch in Dietramszell. Er besuchte mich in meinem Hause wie früher. Die Trennung, die sein eigenartiges Verhalten am Tage meiner Verabschiedung am 26.10.1918 verursacht hatte, hatte ich Heer und Volk zuliebe ausgeglichen. Ich lernte ihn später so kennen, dass eine neue, unüberbrückbare Kluft sich auftat. Die Spannung zwischen mir und Kronprinz Ruprecht beschäftigte ihn stark. Er schlug vor, eine Zusammenkunft zwischen uns beiden zu vermitteln. Ich konnte mir von ihr keinen Erfolg versprechen, hatte aber auch keinen Grund, das Anerbieten des Generalfeldmarschalls abzulehnen, zumal es mir auch bedeutungsvoll war, den Kronprinzen über dieses oder jenes zu hören. Der Empfang war durchaus frostig. Der Kronprinz glaubte, ich benutze die völkische Bewegung, um ehrgeizige Machtziele zu erreichen. Dass er die völkische Bewegung nicht liebte, ebenso wenig mein Auftreten gegen die Bayerische Volkspartei, das ergab sich recht eindeutig. Auf meine Frage aber, wie er denn dazu käme, mir Ehrgeiz vorzuwerfen, entgegnete er, ich habe auch im Weltkriege in der obersten Heeresleitung so viel unterschrieben. Ich konnte nur entgegnen, ob er denn nicht den Dienstbetrieb der obersten Heeresleitung und meine Verantwortung gekannt habe. Er konnte mir auf meine Entgegnung auch nicht antworten. Sichtlich bemühte er sich, die Kampfverbände zu Herrn von Kahr in nähere Beziehung zu bringen. Ich war darüber nicht erstaunt, obschon Herr von Kahr damals allein Regierungspräsident von Oberbayern war. Er war auch so der Mann des Kronprinzen. Ich schlug diesem vor, mit Adolf Hitler zu sprechen und sich dabei auch von dessen Wollen zu überzeugen. Ich wusste, dass dieser auch solche Unterredung wünschte. Der Kronprinz sagte zu, die Verbindung mit ihm aufzunehmen. Allerdings sollte es zu diesem Empfang nicht kommen.